Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Hallo und herzlich willkommen zu Frequency. Hier geht's um Netzmusik, Veröffentlichungen aus aller Welt, und zwar aus dem Internet, für jeden frei und legal zugänglich. Die Sendung beginnt diesmal mit Derek Hart, dessen Songs from Across the Sea kürzlich bei dem Netlabel 12rec erschienen. Außerdem heute im Interview Zoe Lila, die Berlinerin, sorgt für frische Töne in der Net-Audio-Szene, dazu jedoch später mehr. Hier ist Derek Hart mit Sunchild. Everything is not what it seems to be. to be. Sunchild von Derek Hart. Songs from Across the Sea heißt die 4-Track-EP des Amerikaners. Insgesamt ist das bereits die 59. Veröffentlichung bei 12Rec und die soll eine Fortsetzung der America the Beautiful Serie darstellen. Da reiht sich der nächste Song sehr gut ein, ebenfalls von Derek Hart. You are winning, so I quit. Downloads und weitere Infos findet ihr bei 12rec.net oder natürlich auch bei uns im Byte FM Magazin. Dort sind alle Links der Sendung zusammengefasst. FM. My friends, walls are not too high. Christmas is right. Das war Sloth Bear mit Don't Taunt the Tiger. Die gleichnamige Single erschien bei dem Netlabel Rack and Rune Records und ist ein kleiner Vorgeschmack auf ein bald folgendes Album. Sloth Bear kommen aus New York und irrten ziemlich lange zwischen Studio und Proberaum umher. Sie konnten sich einfach nicht entscheiden, ob der Sound eher nach Garage oder Studio klingen sollte. Sie scheinen einen guten Mittelweg gefunden zu haben. Wer mehr hören möchte, der schaut einfach mal vorbei, und zwar auf rackandrunerecords.com. Dort gibt's die Songs zum freien Download. Dort findet ihr auch Brett Fielder aus Oklahoma und sein aktuelles Album Sacred and the Vulgar. FM. Where we're playing by the river and climbing trees with friends I can't remember, always cabinets, pictures of family secrets. I'm glad I'm not involved in. We posed for a family portrait when you were 9. Hung on the walls of your bedroom until you turned 21. Then grew all in a wooden box, along with pictures that we took in Rome. It never felt right to hang them on a wall, with pictures of school friends, of city crowds, of ancient girlfriends, of family dogs, of the New Year's Eve party in 1994. Where we're playing by the river and climbing trees with friends I can't remember, always cabinets, pictures of family secrets. I'm glad I'm not involved in. Portrait 2 weeks ago, I hadn't seen in years. Where we ever died young, it was a whistling rivalry that made us strong. Where we ever died young, where we ever died. Wild Honey aus Madrid, Whistling Rivalry, der Song, Epic Handshakes and the Bear Hug heißt das Album der Spanier, beziehungsweise des Spaniers, denn die Band ist eine One-Man-Band. Guillermo Faré hat das Album komplett in Eigenregie aufgenommen und das ist so beeindruckend, dass man auch mal ruhig zwei Songs spielen kann. Hal Blaine's Beat heißt dieses Stück. I'd love to see you every day with your dark sunglasses and your slim cigarettes and your girlish calligraphy. I'd love to feel your fingertips with your dark sunglasses. You just show your lips and your heart blends beat. You just show your lips and your heart blends beat. Honey mit Hal Blaine's Beat, Musik aus einer Hand bzw. aus zwei Händen, die gehören dem Spanier Guillermo Faré, der sein Debütalbum Epic Handshakes and a Bear Hug ganz alleine produziert hat. Nicht ganz allein ist die Berlinerin Zoe Lila. Obwohl sie als Solokünstlerin veröffentlicht, stehen hinter ihrer Musik Produzenten, ein Netlabel, ein Kunstfotograf und für Live-Auftritte sogar noch eine ganze Band. Ihre Single Destroy She Says hatte ich bereits in der vergangenen Sendung vorgestellt. Seit Ende November ist nun auch ihre Debüt-EP draußen. Queendom Come heißt das gute Stück. Nach dem Song gibt's ein Interview mit ihr, aber jetzt hören wir erstmal ein Stück von ihr. Silence. Somehow you are close and still so far. Being stuck here feels like being in war. Night grows colder. someone else, longing for you, not knowing what to do, wanting to be next to you. I wish you could just once again open up the world in front of me. I wish you could just once again open up and set me free. Born and reborn in the waves of our nights, through you my wildest lies became disguise. I can still hear the echoes of your trembling voice, despite this silence which ain't given me no choice. Silence von Zoe Lila, Queendom Come, ihre Debüt-EP, erschien bei dem Kölner Netlabel Rec 72. Zoe Lila kommt aus Berlin und ich traf mich mit ihr in ihrem Kiez in einem Café in Berlin-Kreuzberg. Auf deiner MySpace-Seite, da steht auch nochmal ganz explizit Kreuzberg 36. Wie wichtig ist dir das denn, das zu kommunizieren, dass du aus Kreuzberg kommst? Es ist mir nicht so unheimlich wichtig. Ich liebe einfach Kreuzberg und es ist mein Kiez. Ich wohne hier und bin glücklich hier. Zoe Lila, wer und was ist das denn eigentlich? Bist nur du das oder sind da noch andere Leute involviert? Also Zoe Lila selber bin ich, aber es sind ganz viele andere Menschen auch mit dabei im Team und natürlich in erster Linie meine Produzenten, mit denen ich die Musik mache. Und eben auch TomPix.com, der für die Visualisierung von Zoe Lila zuständig ist, also der ein Kunstfotograf ist. Und wie seid ihr denn überhaupt zusammengekommen? TomPix und ich haben uns eigentlich auf einer Party kennengelernt letztes Jahr. Und ich habe ihm dann ein paar Tage später meine Musik vorgespielt, die ihm dann von Anfang an sehr gut gefallen hat. Und von der ersten Sekunde an hat eigentlich in unserer beiden Köpfe angefangen, 1000 Filme abzulaufen. Und wir wollten dann unbedingt zusammenarbeiten. Und wir haben dann auch gleich von Anfang an angefangen, zusammen Fotos zu machen und für Zoe Lila Flyer zu entwickeln und Sticker und alles Mögliche. Und es hat vom ersten Moment an tierisch Spaß gemacht und das machen wir immer noch sehr gerne. Ich habe gelesen, dass du eigentlich Schauspielerin bist. Wie bist du denn zur Musik gekommen und was ist wichtiger? Also für mich ist da gar nicht groß ein Unterschied zwischen Schauspielerei und Musik. Also ich denke, es geht in der Musik auch viel um Selbstausdruck und um Kommunikation. Und darum ging es mir in der Schauspielerei auch. Und irgendwie ist es letzten Endes für mich das Gleiche. Ob ich jetzt ein Theaterstück auf der Bühne aufführe oder ob ich jetzt mein eigenes Konzert gebe, ist eigentlich von der Sache her sehr ähnlich. Nur, dass ich einfach eine wahnsinnig große Liebe zur Musik habe und auch wahnsinnig gerne selber Texte schreibe, was ich im Schauspielbereich so jetzt nicht unbedingt tun konnte. Kann man bestimmt auch, aber konnte ich nicht. Und ja, ich fühle mich in der Musik zu Hause. So, deine Debüt-Release, Kingdom Come, ist ja jetzt seit Ende November draußen. Und ja, wenn man sich mal so anguckt in Sachen Aufmerksamkeit, ist es ja schon ziemlich erfolgreich für eine Net-Audio-Release. Also viele Blogs haben schon drüber geschrieben, du hattest schon viele Radio-Interviews. Wie waren denn die letzten Wochen für dich? Wahnsinnig aufregend. Also die EP hat tierisch eingeschlagen. Also es gab auch unheimlich viele Downloads auf Rec 72 und wahnsinnig viele gute, schöne Resonanz auch von jedem da draußen. Also bestimmt nicht von jedem, aber von wahnsinnig vielen Leuten da draußen. Und das habe ich ehrlich gesagt so jetzt auch gar nicht erwartet. Beziehungsweise ich hatte mich jetzt im Vorfeld auch nicht damit auseinandergesetzt, was ich überhaupt jetzt da erwarte. Also es ist eher so ein glücklich sein, eine Plattform gefunden zu haben, um mich auszudrücken und meine Kunst eben zu kommunizieren und nach draußen zu tragen, was ich eben hervorragend über Creative Commons und eben Rec 72 kann. Und das ist eine wahnsinnige Dankbarkeit und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ganz viele Menschen Spaß an meiner Musik haben und ich da eine gewisse Projektionsfläche bieten kann, wo sie die andere Menschen einfach glücklich macht. Über Rec 72 können wir ja gleich nochmal reden, aber vielleicht können wir mal auch einen Song von dir hören. Welchen willst du denn im Radio gespielt haben? Also ich finde, dass Destroy She Says schön nach vorne knallt und wir können am besten mal mit diesem Song anfangen. Das ist auch der populärste, da der ja als Single schon vorab veröffentlicht war. Und hören wir den doch einfach erstmal an. With me in a rain of gold, in a rain of gold, in a rain of gold. determines my fate, determines my fate, determines my fate. Zoe Lila mit Destroy, She Says, von ihrer aktuellen Debüt-Release, Queendom Come. Du hast ja bei einem Netlabel veröffentlicht, Rec 72, und unter Creative Commons Lizenz. Wie kam es dann überhaupt dazu? Über Marco, der ein sehr guter Freund ist von Tom Picks, und dem gehört eben auch Rec 72. Und der hat uns einfach mal davon erzählt und hat uns eigentlich vom ersten Moment an dafür auch begeistern können. Und die Begeisterung hält an, muss ich sagen. Wie lange ist das her? Das war ungefähr vor einem halben Jahr. Ehrlich gesagt ging das jetzt alles so ruckzuck. Eigentlich ist ja in den letzten 3 Monaten, wir haben die EP, wir haben uns vor 3 Monaten ungefähr entschlossen, für Creative Commons und für Rec 72 entschlossen. Und dann wurde auch sofort die Single veröffentlicht und dahinterher jetzt eben auch die EP, und es ist so unheimlich viel passiert, und ich muss echt sagen, dass ich jetzt gar nicht wirklich so viel Zeit hatte, mich mit der ganzen Szene jetzt mal tiefgründiger auseinanderzusetzen, was ich auf jeden Fall weiter jetzt dann auch möchte, aber ich glaube, ich bin da jetzt einfach so reingeschmissen worden und reingewachsen und habe mich so in diese Form der Kommunikation und in diese Plattform und in diese Möglichkeit verliebt, dass ich jetzt noch gar nicht Raum hatte, mich mit anderen Leuten auszutauschen, die da auch teilhaben dran, beziehungsweise die den Weg auch gewählt haben. Aber warum denn Creative Commons und warum denn Netlabel? Also was hat euch denn oder dich als Künstlerin denn überzeugt, so zu veröffentlichen? Die unmittelbare Nähe zum gegenwärtigen Moment finde ich sehr toll bei dieser Form von Veröffentlichung. Also ich kann ja über Marco direkt die Lizenzverträge bekommen und kann die auch direkt schalten für meine Musik und kann dann eigentlich noch, wenn es gut läuft, am selben Tag einen Song veröffentlichen, wenn ich das möchte. Und ich bin eigentlich die Einzige, die das für sich behaupten muss. Und solange ich dahinter stehen kann und den Song für mich behaupten kann und möchte, habe ich genug Recht, das dann auch zu veröffentlichen. Und das finde ich eine wunderschöne Sache an Creative Commons, dass es eben keine Verzögerung gibt, sondern dass man einfach direkt im gegenwärtigen Moment sagen kann, hey, das habe ich jetzt Bock rauszuhauen. Und wer weiß, was ich morgen machen möchte und mit wem ich morgen arbeiten möchte und wie sich der Song dann morgen anhört, wenn ich den Text nochmal umschreibe oder wenn ich was ganz anderes draußen mache. Aber im Moment finde ich den geil und im Moment möchte ich den einfach raushaben und den Leuten zeigen und möchte das den Leuten schenken und gucken, ob sie damit Spaß haben. Wenn du mal so ganz leicht in die Zukunft guckst, was erhoffst du dir von der Release jetzt bei Rec 72? Viele Live-Auftritte. Also ich möchte in erster Linie live spielen und mit dem Publikum zusammen meine Musik feiern bzw. Spaß daran haben. Und also die Musik ist klar, die ist frei im Netz unter Creative Commons Lizenz. Jeder kann die runterladen und für nicht kommerzielle Zwecke auch verteilen und kopieren. Angenommen, morgen meldet sich ein in Anführungszeichen echtes Label und sagt, ja, die Musik ist ganz nett, wir würden das veröffentlichen, aber wenn du das ein bisschen kommerzieller produzieren würdest, nochmal neu aufnehmen würdest, was würdest du dann sagen? Also im Moment stellt sich mir diese Frage überhaupt nicht, aber da du sie jetzt stellst, werde ich sie jetzt mal ganz brav beantworten. Aber da muss ich auch wirklich eine Sekunde nachdenken, weil ich darüber wirklich noch nicht nachgedacht habe. Darüber muss ich erstmal nachdenken. Okay, dann kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Also es hört sich ja schon so an, als ob dir die Unabhängigkeit einfach sehr wichtig auch ist. Ich meine, du entscheidest selbst, ob und wie es veröffentlicht wird. Mit Tom Picks hast du noch jemanden, der ja visuelles Material dazu steuert. Wie wichtig ist dir denn diese DIY-Geschichte, also dieses wirklich alles selber machen und selbst Dinge in der Hand zu haben? Und vielleicht kann man daraufhin auch nochmal zurückkommen auf die Frage eben, weil oftmals ist es ja so, dass sobald es um eine kommerzielle Veröffentlichung geht, dann noch mehr Leute sind, die reinreden in das, was man tut als Künstler, um es eben kommerziell verwertbarer zu machen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ob dir die künstlerische Freiheit wichtiger ist als vielleicht ein kommerzieller Erfolg. Gut, ich glaube, man kann jetzt auch nochmal die künstlerische Freiheit, kann man jetzt auch mal nochmal ein bisschen trennen zwischen Prozess der Produktion und der Musik an sich und dann die Art und Weise, wie oder den Weg, wie man das dann an Menschen da draußen, sage ich jetzt einfach mal, bringt. Und meine künstlerische Freiheit, denke ich, wird wahrscheinlich noch nicht mal so wahnsinnig eingeschränkt. Oder doch, letzten Endes wird mir ja dann vielleicht auch jemand reinreden wollen, wie ich den Song dann anders produzieren sollte. Das Ding ist, mit dieser DIY-Nummer, also diese Selbstermächtigung, bedeutet ja für mich, dass ich mich natürlich selber ausdrücken möchte und natürlich auch gerne meinen eigenen Weg gehen möchte oder neue Wege ausprobieren. Aber es schließt nicht aus, dass ich nicht mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchte. Und das ist mir eben auch sehr wichtig. Und deshalb betone ich auch immer wieder, dass Zoe Lila im Kontext mit ganz vielen anderen Menschen eben auch steht. Und mir geht es um so ein... Also ich finde nicht, dass man alleine wachsen kann. Also man kann nur an und mit einer Sache wachsen und mit Menschen wachsen. Und jetzt mal, um auf deine Frage eben nochmal zurückzukommen, wenn jetzt irgendjemand kommen würde von einem richtigen Label oder wie auch immer, ich möchte das jetzt weder bejahen noch verneinen. Es geht mir persönlich geht's immer um Wachstum mit Menschen. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein guter Freund, der dann halt irgendwie irgendein Label hat oder was weiß ich was. Aber es geht eher um den Menschen an sich und um die Philosophie, die dahinter steckt und ob man zusammen wachsen kann und möchte und was man da für Zukunftsvisionen gemeinsam eben findet und auch hat. Und ich glaube, die Zukunftsvision, die steht im Vordergrund, beziehungsweise die Lust an der Gegenwart, die Form und Art und Weise, wie man Lust in der Gegenwart gemeinsam auslebt und eben in der Zukunft, was man für Visionen gemeinsam anstrebt und verfolgt. Und dieses ganze Label und so weiter Ding, das wird sich dann irgendwie finden. Du hast gerade eben gesagt, zusammen mit Menschen wachsen. Das klingt sehr nach Net Audio und freier Lizenzierung. Könntest du dir auch vorstellen, in Zukunft einige Tonspuren freizugeben, auch unter Creative Commons Lizenz, die dann das Bearbeiten auch erlauben, also dass quasi Remixe gemacht werden können von deinen Songs? Sehr gerne, das wird es auch bestimmt demnächst geben. Also das finde ich auch eine wunderschöne Sache an Creative Commons, dass eben viele Menschen in den Prozess auch mit einbezogen werden können. Also dass nicht nur Leute meine Musik hören, sondern eben auch aktiv dran teilhaben dürfen und sollen. Schön, also kann man bald auch vielleicht Remixe hören von Zoe Lila. Kommen wir mal langsam zum Ende in Sachen Zukunft. Was steht denn überhaupt in nächster Zeit erstmal an? Also ganz viele Konzerte auf jeden Fall und da kann man sich dann auch immer auf meiner Seite zoelila.com oder eben auf Rec72 oder MySpace kann man nachgucken, wann und wo. Und es werden auch bestimmt noch neue Lieder und Alben und so weiter folgen. Alles klar, dann danke ich dir vielmals fürs Interview. Vielen Dank. Let me be the poison in your veins. One look of mine is gonna break your chains. Taste my lips, feel my body's heat. Be my lover and discover my heartbeat. Let me, I am trying. Don't shoot me, I am slide. Fucking with me, you must be out your mind. Turn off the lights, somebody got cut. Under the gun, I'm like a shot. Kill you with words, my shit is laid out. Sick to be cursed, now you get played out. Wanna know who I am? Better taste my name. Hit to fame, defining my own game. There ain't no labels to describe. Mashing up styles, I'm busting the hype. Listen when I speak, it is unique. Straight, blueprint deep. Dig it, I'm a pro. product of my own. Keep the shit you spit or you're going down. Zoe Lila mit Gold. Ihre Debüt-EP Queendom Come findet ihr bei rec72.net oder bei uns im Byte FM Magazin unter byte.fm. Little Lion mit Sounds from the Sea, wobei ich immer Songs from the Sea sagen will, was aber falsch wäre. From the Nearby North heißt ihr Debütalbum und mit ihr meine ich Raina Edwards. Die gute Frau kommt aus Connecticut, USA und ist sehr frisch im Geschäft. So frisch, dass ihre MySpace-Seite gerade mal 100 Aufrufe und 11 Freunde hat. Wer das ändern möchte, Links zu ihrer Seite und natürlich auch zum Album findet ihr bei uns im Byte FM Magazin. Mir fällt gerade auf, ziemlich viele Solo-Projekte heute in der Sendung. In diese Runde passt auch John Wood alias Learning Music, der es nicht mag, gefragt zu werden. Ask me no question. Ask me no question. Me No Question von Learning Music, beziehungsweise John Wood, so der bürgerliche Name des kalifornischen Musikers. John hat ein ganz besonderes Musikprojekt, wie der Name Learning Music es schon fast erahnen lässt. John lernt Musik und das schon im zweiten Jahr. Seine Ergebnisse veröffentlicht er im Monatstakt. Jeden Monat gibt es ein Album. Mittlerweile hat er den Dreh raus. Sein Output ist wirklich beeindruckend und die Qualität ebenfalls. Das zeigen auch so kleine Ministücke wie der folgende 20-Sekünder, Charity. Bei dem Netlabel Vosotros erschien nun so etwas wie ein Best-of von Learning Music. This May Also Be It heißt das Album, was hoffentlich nicht darauf schließen lässt, dass John bald aufhört. Mein Lieblingsstück von This May Also Be It ist dieses hier, Poppies and Horses. I'll take this relic from my home, let me off to the stars. FM. My mama cooks in Italy, mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola, hola bossa nova. I say yeah, yeah, yeah, yeah, I got a chunga, yeah. Ba ba ba ba ba. My daddy jokes in the one, daddy smokes marijuana, daddy's got a chunga, yeah. My daddy wrote Don Quixote, daddy bro, tell me your daddy's got a chunga, yeah. I say no, no, no, no, no more tequila, no. I say yeah, yeah, yeah, yeah, I got a chunga, yeah. Bye, bye, bye, bye, bye. We'll be right back. mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's watching Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola, hola, bossa nova. I say yeah, yeah, yeah, yeah. I got a chunga, yeah. Ba, ba, ba, ba, ba. Großartig. Die Juanitos waren das. Hola, hola, bossa nova heißt das Stück und gehört zu Recht in ihr Best-of-Album. 14 Veröffentlichungen gibt es von den Franzosen bereits seit 1991. Bei dem Musikportal Jamendo hat die Band 7 Alben frei veröffentlicht. Das heißt, jeder kann in den Genuss der wunderbaren Klänge kommen, die irgendwo zwischen Ska, Funk, Surf und Rock'n'Roll liegen. Links dorthin findet ihr im byte.fm/magazin. Dort sind auch alle anderen Links zu den Songs dieser Sendung. Die ist nun fast zu Ende. Zeit für ein Stück bleibt allerdings noch. Danger of the Zomb, ebenfalls von den Juanitos. Frequency hört ihr im nächsten Jahr erst wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute, schöne Feiertage und natürlich auch einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Das war's soweit von mir, von Christian Grasse und ich sag tschüss. Zomba, it's the danger of the bomba. Danger of the style, it's the danger of the ride. Danger of the Roma, it's the danger of the comba. Danger of the vine, it's the danger of the shine. Beware of the bambula. Beware of the jingola. Beware of the jingola. He's the danger of the style. Danger of the rock and run, the rock and rolling style. Beware of the cha-cha-cha. Beware of the bambula. Beware of the night of the bomba. Come on, come on, you'll all do me wrong. Bomba. Danger of the style is the danger of the ride. Danger of the Roma is the danger of the combat. Danger of the vine is the danger of the shine. Beware of the bandura. Beware of the cha-cha-cha. Beware of the rising combo. Beware of the rock and roll. The danger of the bomba. The danger of the